Irgendwelche Warnmeldungen sind nicht gut. Nee, und ich habe jetzt bestimmt schon 10-mal da drauf geklickt. Ja, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Heute haben wir ganz neue Technik ausprobiert. Und deswegen, oh, jetzt steht schon Device Missing dran. Ich glaube, das wird nichts. Oh je, aber Ausschläge sind da, aber Device Missing geht dann für mein iPhone oder was? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, müssen wir halt dann spontan spielen wir es halt ins Mikrofon. Oh nein! Ja, geht nicht anders. Gerade eben hat es funktioniert. Ja, es wird auch funktionieren. Pass auf. Ich glaube es nicht. Es war wieder Device Missing. Das wird schon kommen. Ja, hoffen wir es mal. Wird schon passen. Oh ja, hier kann ich wieder auf Enable drücken. Ja, dann. Jetzt kommt wieder, jetzt sieht gut aus. Lass uns. Sollen wir gleich reinstarten? Wir haben gesagt, wir machen eine schnelle Folge heute. Also gut, so machen wir's. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zu Folge 118. Carstens und Crusoe, so heißt der Podcast. Herzlich willkommen, Bubi. Hallo, Patrick. Willkommen zur diesjährigen Halloween-Folge. Wow. Du, gerade eben ist mein Handy wieder entkoppelt worden. Und wieder. Ich hab's gesehen. Ich glaube, wir machen es kurz bevor wir kurz davor kommen. Genau, ja, jetzt habe ich mir auch gerade überlegt. Also gut, so machen wir es. Ja, ja, bist du ein Halloween-Typ? Ja, eigentlich gar nicht, weil es gibt ein Riesenproblem, familiäres Problem, Halloween. Und zwar mein Schwiegervater in Spee hat an Halloween Geburtstag, sprich gestern. Heißt, ich kann eigentlich nicht meine Runden drehen und nach Süßem fragen. Ja, aber du würdest das ja auch nicht machen, oder? Nee, aber ich würde halt, wenn, dann irgendwo saufen gehen vielleicht. Aber das zu einer Halloween-Party gehen oder so. Ja, sowas. Okay. Wenn überhaupt. Ja, ich habe das immer gar nicht auf dem Schirm. Es ist zwar, man kriegt es mit, es gibt irgendwelche Aktionen. Überall sieht man Kürbisse, die ausgeschnitzt wurden oder die Leute im Status haben, weil sie die ausgeschnitzt haben und so weiter und so fort. Aber dann klingelt es auf einmal an der Türe und in dem Moment weiß man dann, oh, jetzt müsste ich schnell ein paar Süßigkeiten parat haben. Und es bietet sich ja auch nicht jede Süßigkeit an, dass man die da irgendwie jemanden gibt. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, greif in die Packung Gummibärchen rein, dann kriegst du einzeln, ja, das funktioniert halt das nicht. Das geht nicht, du brauchst einzelverpackte Scheiße. Ja, und sowas habe ich eigentlich wenig am Start, deswegen musste ich schnell improvisieren und habe dann, also gestern hat es tatsächlich geklingelt dann und dann habe ich schon angenommen, dass es irgendjemand sein muss, der kostümiert vor der Haustüre steht. Und so war es dann auch. Ich habe dann schnell so eine Packung Ferrero Rocher, also richtig edel eigentlich für Halloween. Waren aber ein bisschen ältere Mädels, also keine wirklich kleinen Kinder. Und die hatten so einen Banner, auf dem war ein Logo drauf, unten stand Winter is Coming. Und ich habe dann so den Joke gemacht von wegen, oh, naht etwa der Winter. Und dann hat die sich mega gefreut. Wow. Sie hat zu mir gesagt, sie sind der Erste, der es erkannt hat. Und dann hat sie mich nochmal gesiezt. Dann habe ich gesagt, ja, könnt ruhig du sagen, sonst komme ich mir so alt vor. Ja, aber ja, die Person, die dann sagen, ihr dürft ruhig du sagen, sonst komme ich mir so alt vor, die sind auch dann meistens wirklich alt. Oha. Ja, was willst du denn sonst sagen, wenn du in der Situation bist? Ja, einfach die Situation weiterführen, so wie es ist. Einfach das akzeptieren. Einfach das sie akzeptieren und irgendwann mal denken. Okay, ja, dann mache ich das halt jetzt so. Ich habe gedacht, vielleicht funktioniert das ja. Aber ja, man hat auch gemerkt, dass es nicht funktioniert, weil ich habe dann noch so ein bisschen gefragt. Erst habe ich gesagt, ja, wollt ihr hochkommen oder bleibt ihr unten stehen? Dann haben sie gemeint, ja, sie haben nasse Schuhe, nasse, dreckige Schuhe, sie wollen nicht hochkommen und so, was aber kein Problem wäre, weil wir haben eine Putzfrau, die macht das schon wieder sauber. Aber auch kein Problem, ich kann da auch kurz runterkommen. Und dann habe ich nochmal irgendwie gefragt, ja, regnet es immer noch oder wie sieht's aus und so? Oder war das schon erfolgreich, war das schon viel unterwegs? Habe ich halt so ein bisschen versucht zu smalltalken. Und dann wurde ich immer weiter gesiezt. Also hat wirklich nicht funktioniert, so wie du schon gesagt hast. War aber ein langes Gespräch für so ein Halloween, ich will Süßigkeiten-Ding. Ja, ich habe gedacht, wenn die sich schon so freut, dass ich... Ich habe gesagt, ihr braucht einfach einen Game of Thrones Regenschirm, dann checkt es jeder. Und das war eigentlich ein guter Joke. So. Ich weiß nicht, ob es jeder checkt, weil die Häuser, wo man klingelt, wohnen eigentlich nicht die Leute, wo so zwischen 20 und 40 sind. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, also dann kam noch unten der Nachbar, der hat kleine Kinder und der kam mit so einer kompletten riesengroßen Schale und da habe ich gesagt, seht ihr, der Kerl ist vorbereitet, der und dann durften sie da auch nochmal Dann durften sie nochmal reingreifen bei dem. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe Kleinkinder, ich habe Kleinkinder. Aber dann habe ich gedacht, ja, wenn nochmal jemand klingelt, dann will ich auch so eine Schale haben. Dann habe ich irgendwie noch solche Rittersport. Da gibt es ja auch diese würfelförmigen kleinen, einzelverpackten. Die habe ich dann noch reingeworfen und dann nochmal irgendwas. Steht auch draußen auf dem Tisch, wollte ich die eigentlich anbieten, aber kann schon nachher beim Rausgehen einmal reingreifen, weil nach den Game of Thrones Mädels ist einfach niemand mehr gekommen. Ja, ich wäre als Kind wäre ich früher auch nicht an so ein Mehrfamilienhaus gekommen. Ja, die haben auch nur ganz kurz geklingelt, weil die wahrscheinlich einfach so drüber geratscht sind über alle Klingeln und dann waren auch alle Leute verwirrt, was jetzt los ist. So, dann habe ich auch dem unten, an dem bin ich ja dann vorbeigelaufen und habe ich gesagt, ja, ich glaube, die haben überall geklingelt, so, weil er sich gewundert hat, weil ich auch die Türe aufmache, für wen das denn jetzt ist. Da habe ich gesagt, ich glaube, die haben überall geklingelt. Ja, okay. Ja, das war mein Halloween, war okay. Aber Halloween, weiß nicht, so ein Heidenfest, sollte man nicht unterstützen. Ja, aber gut, dass du es ansprichst, weil ich wollte nämlich auch was berichten zum Thema Halloween. Und zwar wollten ich und meine Freunde mal am Wochenende mal was ganz anderes machen. Und zwar haben wir tatsächlich Kürbisse ausgeschnitzt. Okay. Einfach so, weil wir es halt irgendwie lustig fanden, so sich zu treffen und Kürbisse auszuschnitzen, weil sonst spielst du immer irgendwelche Spiele oder gehst in eine Bar oder sowas. Und das ist halt mal was anderes so. Du kannst deine Kreativität freien Lauf lassen. Aber besteht nicht 50% der Arbeit damit, innen drin den Rouge draus zu kriegen? Nee, also tatsächlich war mein Kürbis ganz gut in Schale. Okay. Fachschlacker hast du direkt eingeeignet. Da musste man nicht so viel aushöhlen, das kam mir sehr entgegen. Ich war, glaube ich, so 10 Minuten beschäftigt mit Aushöhlen, je nachdem, wie gut du das halt machen willst. Okay. Ja. Und dann haben wir so geschaut, ja, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, der eine macht das und das Geile ist, es kommen halt 5 verschiedene Kürbisse zustande, weil alle halt was anderes irgendwie cool finden oder halt auch je nachdem handwerklich talentiert sind. Habt ihr euch das vorher ausgemalt, wie das aussehen soll? Oder habt ihr einfach drauf losgeschnitzt? Nee, das musst du mit Edding vormalen, sonst geht's schief. Sonst verkackt man da richtig, okay. Ja, und dann haben wir das nachträglich auf Instagram hochgeladen, bei einer Freundin auf dem Instagram-Account, weil der Account die meisten Follower hatte. Okay. Und mein Kürbis hat nicht gewonnen. Achso, es war ein Wettbewerb dann. Ja, ja, und das kann es nicht sein. Und deswegen lade ich das Bild jetzt einfach nochmal hoch auf der Carsten St. Cruz-Seite und dann schauen wir doch mal, welcher Kürbis gewinnt. Okay. Einfach mal so ohne zu sagen, das ist mein Kürbis, sondern einfach mal sagen, welcher Kürbis findet ihr am coolsten. Welchen Kürbis findet unsere Community am coolsten? Ja, so. Und dann schauen wir doch mal, ob wieder der gleiche Kürbis gewinnt. Weil rein zufällig. Was eindeutig. Relativ. Okay. Rein zufällig hat der Kürbis gewonnen, wo der Person gehört vom Instagram-Account. Rein zufällig. Ja, Schiebung. Es schreit nach Schiebung. Ich habe auch gesagt Schiebung. Das kann nicht sein. Also freut euch auf Kürbis-Content. Das Coole eigentlich, dadurch, dass gestern Halloween war, ist heute einfach ein Feiertag. Nicht in jedem Bundesland, aber bei uns. Ich bin heute Leuten begegnet, die kamen aus Hamburg, also waren heute hier, aber mussten dann arbeiten. Keine Ahnung, was die vorhatten. Hey. Und so Leute wie in Berlin. Ich glaube, Berlin hat generell viel zu wenig Feiertage. Also schade um den, der dort wohnt. Keine Ahnung, kann man nichts zu sagen. Vor ein paar Jahren war ja sogar irgendwie ein Jubiläum mit Reformation und so weiter. Da hat man ja sogar den Halloween-Tag, also den 31. auch gehabt. Das fand ich cool. Hätte man auch so beibehalten können. Weiß nicht, was da dagegen spricht. Einfach 2 Tage. Ja, wir waren uns gar nicht sicher, ob wir heute aufnehmen. Ja, es war irgendwie ganz spontan. Ich habe so mitten am Tag gemerkt, fuck, ist ja Mittwoch. So ging es mir auch. Jetzt sollten wir mal Patrick schreiben. Hey, nehmen wir heute auf. Ich habe gedacht, ja, ist geiles Wetter, gehst eine Runde Radfahren. Und dann irgendwann gemerkt, okay, stimmt, heute ist eigentlich Mittwoch. Eigentlich müsste ich mit dir noch abklären, weil wir es vorher nicht definiert haben, beziehungsweise wir hatten es letzte Woche auch nicht auf dem Schirm, dass da der Feiertag ist, an dem wir eigentlich aufnehmen. Ja, glücklicherweise hat es geklappt. Was ich jetzt aber schon vorwegnehmen kann, ist, dass es nächste Woche keine Podcast-Folge geben wird. Tut mir leid, diesmal bin ich schuld, diesmal bist du nicht derjenige. Ja, vielleicht hätte ich es dir an dem Tag erst sagen sollen, dass du auch weißt, wie es ist. Das hätte ich machen müssen. Tut mir leid, du kannst den Tag komplett verplanen. Und ihr könnt euch natürlich einfach irgendeine alte Folge anhören, so wie wir es euch immer empfehlen. Ja, das trifft sich gut, dass ich den Tag komplett verplanen kann, weil heute ist ja der 1. November. Okay. Und wie ich schon in vielen Folgen erzählt habe, ist ab 1. November meine neue Wohnung zugänglich für mich. Also sind wir jetzt in der Kategorie Bubi wird erwachsen? Bubi wird erwachsen. Sehr schön. Und es gibt viel zu tun, Patrick. Es gibt viel zu tun. Ich bin mit dem Gedankengang reingegangen, ja, okay, es wird jetzt nicht so viel sein. Aber wenn man halt dann in so eine leere Wohnung reinkommt, da fallen einem wirklich viele Sachen auf, wo man persönlich nicht so schön findet und man gern besser machen würde. Zum Beispiel die ganzen Sockelleisten, die überall verbaut sind, sind erstens komplett unterschiedlich. Okay. Die sind in jedem Raum anders. Manchmal sind es Stein, manchmal sind es Holz, manchmal sind es höhere Holz, manchmal sind es schmälere Holz. Aber nicht passend auch immer zum Fußboden? Jein, manchmal nicht. So. Das ist irgendwie ganz komisch. Und die Leute, die da vorne drin gewohnt haben, die haben das Haus seit dem Rohbau. Das heißt, die haben ihr eigenes Ding da gemacht. Und wirklich jeder Fußboden von jedem Raum ist halt anders. Was man mögen muss oder halt einfach ignorieren. Ich ignoriere es. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Das ist jetzt ist halt so. Yeah. Aber die Sockelleisten, meiner Meinung nach, die machen schon viel her in so einem Raum. Wenn die halt von so Dullis, von so mächtigen Handwerkern, wie die davor da drin gewohnt haben, montiert worden sind, sind halt auch Lücken drin. Und gerade bei deinen Steinen, das sieht alles so murksig aus. Das wurde schon richtig viel gemurkst. Aber ich habe das noch nie gesehen. Ist es aus Stein dann? Die haben so, oder hat eine Steinoptik? Nee, die haben halt so Fliesen genommen, gefühlt, so im Bad die zum halt, Beispiel. Ja, so, wie so im Bad und haben die halt dann da so rangeklebt und es sieht aus wie Arsch. Da sind wir jetzt gerade dran, die wegzumreißen und machen dann überall einfach standardmäßig irgendwelche Kunststoffleisten ran, die du reinnagelst und die sehen immer ganz schick aus. Einfach weiß. Ja, weiß ist das Beste, so. Sag ich auch. Weiß lässt die Räume größer erscheinen. Kleiner Trick für kleine Wohnungen. Einfach die Wände weiß lassen. Das Problem habe ich nicht. Fangt nicht an, irgendwas farbig zu machen. Lasst es einfach weiß und hängt an die Flecken, die zu weiß sind, ein Bild hin oder irgendeine Deko. Aber fangt nicht an, die Wand irgendwie dunkelblau zu streichen. Dann werdet ihr selber ein bisschen eingeengt von eurer Wohnung. Ja, aber das Problem habe ich nicht. Ich könnte alle Wände dunkelblau streichen. Die Räume sind immer noch groß genug. Ich glaube, es würde relativ scheiße aussehen. Ja. Genau da sind wir jetzt dran und haben jetzt mal angefangen mit Abkleben und alles Mögliche, dass wir hoffentlich morgen im obersten Geschoss mal anfangen können mit Streichen. Also ihr streicht, ihr tut nicht anfangen, alles neu zu tapezieren oder sowas? Nee, die Tapete ist in den meisten Räumen noch relativ gut in Schuss. Raufaser ganz normal, einfach drüber und gib ihm. Es gibt nur wenige Stellen, wo man nochmal tapezieren muss. Da waren halt so... Ja, so hässliche Tapeten dran, keine Rauffaser, sondern irgendwelche Mustertapeten mit irgendwelchen Verzierungen drauf. So, wo sich das Muster wiederholt und man dann gucken muss, dass man das auf der gleichen Höhe die nächste Bahn wieder anbringt. Ja, sowas gab es da und das haben wir jetzt heute auch rausgerissen. Würde ich auch keinem empfehlen, sowas zu machen. Leute, nimmt Rauffasertapete, das sieht immer schick aus, da machst du nie was falsch mit. Oder gleich alles verputzen lassen, Leute. Bin ich großer Fan von. Das ist, glaube ich, sogar der einzige Raum, der eine Tapete hat. Alle anderen Räume, also der Studioraum, in dem wir hier aufnehmen, der hat als einziges so eine Tapete, die auch irgendwie zur Isolierung beiträgt. Ich weiß gar nicht, was da der Grund dafür ist. War schon so drin. Alle anderen Wände haben wir verputzen lassen und sind auch sehr zufrieden damit. Wie läuft dieses Innenverputzen? Ich kenne es nur außen. Eigentlich genau gleich. Also du musst halt gucken, dass unten ein bisschen was liegt, weil es fliegt Material runter und dann brauchst du zwei Personen. Die erste Person, also du rührst dann diese Putzmasse an, das ist dann ähnlich wie irgendwie so Beton oder irgend sowas. Ja. Und dann muss einer das grobflächig verteilen und einer muss es dann glatt streichen. Also du musst schnell sein. Wie du musst spachteln. Also du musst wissen, was du tust und du musst ein bisschen eingespielt sein, weil solange die Flächen relativ groß sind und man nicht irgendwie um irgendwelche Ecken rum muss, geht's glaube ich auch. Aber gibt halt dann auch so Nischen, wo Heizkörper oder sowas drin sind und da muss man auch dahinter dann nochmal so ein Netz hinmachen, dass sich das bewegt sich dann durch die Wärme und so weiter und dass da der Putz dann nicht aufreißt und Risse bildet und so weiter. muss man da noch ein bisschen speziell was machen und da muss man auch gucken, wie man um die Ecken rumkommt. Aber solange es große weite Flächen sind, dann wird es einfach aufgetragen und der zweite macht es dann relativ platt. Aber je nachdem, wie der es macht, sieht es halt dann nachher aus. Ja. Also wenn der, du machst so kreisende Bewegungen und die haben dann eigentlich so zwei solche, wie heißt das? Die Spachtel. Ich glaube, Spachtel ist nicht der richtige Name da dafür. So, ich weiß, was du meinst. Krakel, Rekel? Ja, sowas. Irgendwas mit R habe ich im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und dann wischen die da halt so rum halt. Wie ein ambitionierter, gibt es so Videos im Internet, wo Leute Fenster wischen und die haben dann zwei solche Abzieher und machen dann so. Ja, genau. Also schwierig jetzt für die Podcast-Leute, weil ich kann es echt nicht beschreiben, aber. Es geht schon ab bei dem Ding. Also das fand ich auch cool zuzugucken, aber da davor muss man halt die Wände komplett frei bekommen von Tapete und da waren, glaube ich, mindestens 3 oder 4 Schichten Tapete drauf bei uns. Tschüss. Und die ging super scheiße runter. Wir haben 1000 Liter von diesem Kleisterlöser da drauf gemacht. Gibt es ja eigentlich schon so Tapetenlöser und so weiter. Und wir haben danach noch mit einer Giraffe, finde ich eigentlich auch ein cooler Begriff für ein Werkzeug, ist im Endeffekt auch ein Schleifer, so wie dein neuer Staubsauger. Ja. Aber ist einfach so eine Schleifscheibe drauf und gleichzeitig ist es ein Staubsauger, dass das wirklich richtig abgeschmirgelt wird, was noch an der Wand ist. Ja, das brauche ich wahrscheinlich auch. Ja. An der einen Wand, wo halt so eine Kacktapete dran war. Die ließ sich ganz gut runterreißen. Ich weiß auch gar nicht, wie die gehoben hat, weil irgendwie hat sich da keine Spur von Kleber an der Wand gebildet, nur halt die Tapete hat halt hinten noch so eine dünne Schicht, die manchmal halt nicht ganz abgegangen ist. Mm. Aber da müssen wir auch nochmal drüber schleifen mit irgendwas. Ja, das komische Ding ist, wenn man sich so ein Teil ausleiht, wir haben das damals gemacht gehabt, ich weiß gar nicht, ob es von Freunden oder aus dem Baumarkt war, haben uns ausgeliehen und ich glaube, wenn du das einfach eine günstige Version davon kaufst, die schon aufhört, gerade wenn du es einmal brauchst, gut genug ist, dann bist du günstiger dran, wie wenn du das Ding für 1-2 Tage aus dem Baumarkt ausleihst. Da wollen die schon richtig dumm viel Geld dafür. Naja, aber ist cool, eine Giraffe. Da ist auch an dem Staubsauger ist ein Teil drin, weil ja sehr viel feines Material eingesaugt wird, muss der sich selber freimachen, damit die Filter nicht verstopfen und nicht irgendwie die Luft sich anstaut. Und der Motor in dem Staubsauger, ist ja bei jedem Staubsauger so, der kühlt sich ja durch die Luft, die er einzieht. Mhm. Und wenn der nur dreht und quasi ein Vakuum oder Luftstrom erzeugt, aber keine Luft wirklich reinkommt zum Kühlen, dann geht er ja kaputt. Deswegen sollte man ja auch, wenn man irgendwie einen Boden, also einen hohen Teppich oder irgendwas im Auto aussaugt, da dieses Schieberle aufmachen, dass der noch Fehlluft in Anführungszeichen zieht, die den Motor wieder kühlt. Ich glaube, vielleicht haben das aktuelle Modelle, zumindest dein Modell soll das Problem nicht haben. Aber der macht es so, weil dieser feine Staub dann nicht weggeht, da ist dann was mechanisch klopfen tut und es macht dann richtig so. Und am Anfang habe ich gedacht, weil das ist ja dann laut, während du das Gerät anhast, habe ich gedacht, ja, was ist denn das? Klopft da irgendwie jemand? Stört es? Klopft jemand mit dem Besen so an die Decke, weil es den nervt, dass wir so Krach so machen? Laut klopft der das Dinger. Klopft brutal laut, bis ich gecheckt habe, dass das diese Giraffe ist mit diesem Sauger, der einfach irgendwie den Staub loswerden muss. Für Leute, die da täglich damit schaffen, für die ist es ja normal, da wundern die sich nicht, dass da so ein Klopfgeräusch entsteht, aber mich hat es komplett verwirrt. Okay, verrückt. Ja, so ist das. Und jetzt muss ich noch mal in den Baumarkt gehen und für ein Zimmer brauche ich einen Boden, der relativ ähnlich, am besten gleich ist zu dem Boden, der im Nachbarzimmer ist. Holzboden. Ist auch stressig, Holzboden. Okay. So Billo-Laminat. Okay. Ja, das brauche ich jetzt und das weiß ich nicht so ganz, wie ich das machen soll. Ja, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, Mann, wieso nicht? Ja doch, ich kann mit dir reingehen und das aussuchen. Ja, okay. Und also Boden habe ich schon verlegt, aber eigentlich hauptsächlich so ein Linoleum-Zeugs, wo halt dünn ist, wo reingeklebt wird. Da war ich schon dabei. Aber ja, heutzutage ist das, glaube ich, echt kein Stress mehr. Also meine Eltern haben vor ein paar Jahren auch mal komplett so ein Klicklaminat verlegt und also mein Vater ist jetzt nicht ungeschickt, was handwerklich angeht, aber so ein Boden, weiß nicht, ob er den schon mal verlegt hat und der hat es ohne Probleme einfach, hat auch gesagt, es hat super funktioniert, weil es gibt ja viele handwerkliche Tätigkeiten, wo man irgendwie denkt, ah ja, das ist alles so ein bisschen murksig oder wenn du scheiß Werkzeug hast und so. Aber wenn du einfach sagst, nee, es hat gut funktioniert, es hat zwar seine Zeit gedauert, aber ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Und er ist schon auch ein sehr perfektionistischer Mensch. Und wenn er dann sagt, ja, das hat alles gut funktioniert, dann muss das schon was heißen. Also ich glaube, es gibt heutzutage auf jeden Fall Böden, die also gut, dann, keine Herausforderung dann sind. Dann brauche ich mir da gar keinen Stress machen. Muss ich nur noch den richtigen Boden finden, der gleich aussieht. Ja, der ist wahrscheinlich das Schwierigste. Ja. Weil ich denke, da verändert sich viel. Aber es kommt auch alles wieder. Also. Ja, klar. Hey, wenn nicht, mach einfach was Verrücktes. Ja, dann habe ich nochmal einen unterschiedlichen Boden. Ja, das fällt dann auch nicht mehr auf. Also mich stört es nicht, aber es gibt Personen, die dann zukünftig in einem Haus wohnen, die es stört. Okay, ich verstehe. Ja, jetzt kam auch schon die Idee, die Hälfte von den Böden rauszureißen. Aber da habe ich Nein gesagt. Und als dann Maren, ihr Vater, kam und hat gesagt, nee, den lassen wir drin, wurde das dann auch überstimmt. Glück gehabt. Aber ja. Auf mich wird ja nicht gehört, weißt du? Ja. Aber wenn der Schwiegervater was sagt, dann ist das schon so. Sehr schön. So ist das. Ja, ich hatte die Woche ein kleines Erfolgserlebnis. Mhm. Und zwar haben wir jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es angefangen hat. Wir hatten schon immer Probleme mit dem Abfluss. Und wir hatten zum Teil im Bad das Problem, dass das Wasser nicht abläuft. Und zum Teil aber auch in der Küche, am Waschbecken, an der Spüle, so heißt es richtig. Und jetzt hatten wir immer mal wieder so Situationen, dass es mal besser, mal schlechter abgelaufen ist, manchmal dann auch einfach gar nicht mehr. Und jetzt hatten wir bestimmt eine Woche lang einfach Wasser stehen in unserer Spüle und konnten die deswegen nicht nutzen. Und es war nicht so, dass wir das Problem einfach ignoriert haben, sondern wir haben mehrere Male, bestimmt 3 oder 4 Mal probiert, das Ding frei zu bekommen. Und wir hatten eigentlich auch das passende Werkzeug da dafür. Also wir hatten zum einen so eine Pistole. Mhm, ich wollte gerade fragen. Die kann man so aufpumpen und dann macht die auf einmal kurz und dann soll die das ganze Rohr freischießen. Die hat sich ein bisschen als ungeeignet gezeigt bei dem Problem, weil unter der Spüle viele Kunststoffrohre sind. Und die sind nicht super fest miteinander verschraubt. Anders wie im Bad, da ist das alles irgendwie so Metallgedingse. Und das Wasser drückt es ein bisschen arg neben raus. Habe ich mir fast gedacht, ja. Das Problem auch in der Spüle, da hat man ja das normale Spülbecken und dann noch dieses kleine Nebenspülbecken und dann noch den Überlauf. Mhm. Das heißt, wenn du in das eine Loch reinschießt, musst du alle anderen Löcher zuhalten. Ne? Sprich, man kann das nicht mal alleine machen. Und ja, hat nicht funktioniert. Dann hatten wir noch ein anderes Werkzeug, das fand ich ganz cool. Das war wie eine Feder, die so ganz eng ist. Also es ist so flexibel und einfach so aufgezwirbelt und ganz eng. Da sind keine Lücken dazwischen. Aber es ist wie eine ganz lange Metallnudel. Und hinten dran hast du dann so ein Eckstück dran und dann kannst du anfangen zu kurbeln. Das heißt, das tust du einfach, einer kurbelt die ganze Zeit und einer schiebt es nach und nach in deinen Abfluss rein. Und da hatten wir einmal so ein Erfolgserlebnis, dass es danach wenigstens ein bisschen abgeflossen ist. Aber sobald du anfängst, dein Abendessen abzuspülen, hast du das Wasser wieder drin stehen gehabt. Und es hat über 2-3 Stunden gedauert, bis das Wasser wieder weg war. Also auf jeden Fall nicht gelöstes Problem. Und ich habe mir sogar auf AliExpress so eine Endoskopkamera gekauft. Ah, geil. Damit ich nachgucken kann, wo das Problem sitzt. Das Problem ist aber, du siehst relativ viel, relativ lang. Ist eine Kamera, die sogar so seitlich guckt, was auch was hilft, weil wenn du das Endoskop reinschiebst, dann tut das vorne den Dreck aufschieben und dann ist der vor der Kamera und dann siehst du eigentlich auch nichts mehr. Aber du hast ungefähr das Gefühl gehabt, du hast ja gewusst, wie weit du die reinschiebst, wo ungefähr das Wasser anfängt und wo es dann einfach nicht mehr weitergeht. Und das war halt gerade so zum Übergang zum Bad, weil im Bad laufen eigentlich die 2 Abflüsse zusammen und da hatten wir gar kein Problem. Also alles gut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, ich glaube, wir brauchen einfach einen längeren Dreherich. Also irgendwann hatten wir den halt ganz in das Rohr reingeschoben. Okay, wollte ich noch fragen. Es ging nicht weiter und der Bruder von Bibi hat uns auch gesagt, er hat noch eine längere Version von dem Teil. Ja, das ganze Werkzeug war auch von ihm. Ja, natürlich hat er eine längere Version davon. Und die längere Version auch sehr, sehr wichtig. Aber wir haben dann einfach irgendwann, habe ich beschlossen, ja, ich versuche es nochmal mit so einem normalen Pümpel. Also nicht so ein Pimbel-Pimbel, das ist nur so ein Holzstock mit so einem Gummiteil, sondern ein, wo man so trotzdem sowas aufzieht. Das heißt aber, glaube ich, trotzdem Pümpel. Heißt das nicht Pömpel? Pömpel? Das heißt Pömpel. Ich habe gedacht, das heißt Pümpel. Nee, das heißt Pömpel, das Ding. Aber die heißt, beide Versionen heißen Pömpel. Ja. Also glaub, sowohl dieser Holzstock mit diesem roten Gummiteil unten dran, als auch der, der wie so eine Luftpumpe ist. Ja, die müssten beide Pömpel heißen. Okay, auf jeden Fall habe ich mit dem Luftpumpenpömpel, habe ich ein bisschen rumgemacht und dann irgendwann kam Bibi dazu und ich habe gesagt, ja, jetzt heb mal dazu, damit ich wieder was machen kann, weil der Vorteil ist, wenn das Wasser drin steht, dann kannst du auch wirklich das Wasser bewegen und irgendwie einen Druck aufbauen, aber ja, wenn du anfängst, nur Luft zu komprimieren, dann passiert eigentlich gar nichts und wenn es komplett voll ist, ging es eigentlich gut und dann haben wir bestimmt eine Viertelstunde rumgepömpelt und haben es dann geschafft, den Abfluss frei zu pömpeln. Geil. Und jetzt? Und wenn du wirklich so lange damit rumkämpfst und es so viele Versuche unternommen hast und es sich nie gewässert hat, das Gefühl, das Ding frei gepömpelt zu bekommen, war richtig schön. Also ich habe mich gefreut. Ich habe danach an dem Abend noch ein paar Mal das Waschbecken volllaufen lassen mit Wasser und dann zugeguckt, wie das so einen richtig riesengroßen Megastrudel bildet und abläuft. Also das alles, was ich angeschaut habe, muss komplett weg sein, weil das Wasser läuft super gut jetzt ab. Ja, geil. Und was ist jetzt die Lösung dafür, dass das Problem nicht mehr auftritt? Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Also ich glaube, es muss in unserem Endoskop haben wir auf jeden Fall gesehen, dass da viel Fett drin ist. Und Fett, wenn das kalt wird, wird es ja so weiß. Ja. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich weiß nicht, ob es dann generell besser ist, mehr warmes oder kaltes Wasser durchlaufen zu lassen. Und was auch ein Problem ist, wo aber eigentlich in letzter Zeit nicht so oft häufig vorkam, war Teigreste. Bibi hat ja, ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, Bibi hat angefangen, Brot zu backen während der Corona-Zeit. Und Teig bleibt halt immer irgendwo übrig. Du musst ja die Schüsseln sauber machen und irgendwelche Werkzeuge vom Teig sauber machen. Und dann spülst du den zwangsläufig darunter und dann hast du halt solche Teigklumpen. Und ich glaube, die machen auch alles zu. Also ich glaube, euer Problem ist euer zwanghaftes Vorspülen. Ja, kann das auch sein. Das ist auf jeden Fall too much, sage ich euch. Das Problem ist, wenn es nicht sauber wird nach einem Geschirrspüler, was machst du dann? Ja, einen neuen Geschirrspüler kaufen. Sorry, aber ein Geschirrspüler muss das Geschirr sauber spülen, egal welcher Verschmutzungsgrad. Ja, bin ich mal gespannt, wie der Geschirrspüler in deiner neuen Wohnung ja, ist. Weil ja, weil ich habe ja mal gesagt, dass eigentlich der Geschirrspüler, der da drin ist, defekt ist und ich schau mal, ob ich den reparieren kann. Jetzt ist der einfach weg. Die hat den einfach wieder mitgenommen. Fand ich frech. Ich dachte, ich krieg jetzt ein gerades Geschirrspüler und kann den reparieren. Das heißt, du musst jetzt einen neuen kaufen? Ja. Oh je. Aber da muss man nicht sparen. Ich glaube, da lohnt sich's nicht. Hast du keinen Bock auf Pümpeln? Nee, ganz und gar nicht. Und ich werde auch mein Geschirr nicht vorspülen. Kommt drauf an, was es ist, klar, aber der wird nicht vorgespült. Der wird reingestellt, so, dass es abläuft. Gut, da reden wir dann nochmal drüber. Weil die haben ja auch extra so Filter dafür, dass gerade die Essensreste dann halt irgendwo vorgefiltert werden. Ja, und dann tust du die da mal rausmachen. Ja, und dann tust du die halt rausnehmen und in den Müll werfen. Okay. Sehen wir dann. Das sparen wir uns. Naja, okay. Gut, das war mein Erfolgserlebnis der Woche. Ja. Zuerst gesagt, es gibt eine kleine Frage aus der Community. Wir haben es uns mit Absicht nicht vorangehört. Wir hoffen, es ist eine Frage. Ich muss kurz sein Handy wieder hier aktivieren, ja, dass es direkt einfach ins Programm reinläuft. Ich würde sagen, du spielst mal den Vogel ab. Okay, los geht's. Ich wurde gemahnt in der letzten Folge, dass ich meine Frage noch nicht gestellt habe. Bitte entschuldigt das. Ich habe da letztens mit der Fabi ein Sudoku gelöst und das hat zu sehr viel Diskussionen geführt. Und deswegen wäre meine Frage an euch, ohne da viel vorab zu greifen, wie löst man ein Sudoku richtig? Also welche Taktik ist die richtige, um ein Sudoku zu lösen? Aha, gute Frage. Aber keine gute Frage an mich, weil ich dumm bin und wenig Sudoku gemacht habe in meinem Leben. Aber ich sag dir jetzt einfach mal, wie ich da vorgehen würde, weil ich habe da vor einem Jahr oder vor zwei habe ich das erste Mal oder das zweite Mal Sudoku gespielt. Oder echt so. Jetzt? Ich weiß, wie es. Ich kenne die Regeln. Mir macht es keinen Spaß. Ich habe da gar keinen Spaß dran, keine Freude. Oh. Und ich sage jetzt einfach mal, wie ich das damals gemacht habe. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Und zwar, es gibt ja diese neuen Kästchen in dem großen Kästchen. Das sind ja 9 Stück, richtig? Richtig, ja. Und dann sind ja vorgefertigte Zahlen, sind schon drin. Und nochmal zur Erklärung. Du willst, dass in jedem einzelnen Kästchen die Zahlen 1 bis 9 vertreten sind, keine doppelt. Yeah. Und in jeder geraden, waagrechten Zeile und jeder senkrechten Zeile die Zahlen 1 bis 9 und keine doppelt. Und diagonal natürlich auch. Diagonal auch? Nee. Das geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das sich automatisch auch wieder gibt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall keine Regel. Uns gäbe ja auch nur 2 Diagonalen. Die funktionieren würden deswegen. Also diagonal bin ich mir sicher. Und es bringt auch, glaube ich, gar nichts. Ja. Und ich meine, ich habe da kreuz und quer einfach gehandelt. So in dem Kästchen, ja okay, ich habe immer geschaut, wo muss denn eine Zahl rein, die verpflichtend da rein muss. Da muss die 4 rein, weil in der waagrechten Zeile ist die 4 da schon vertreten und in der senkrechten ist die 4 da schon vertreten. Heißt, die 4 muss irgendwo in das Kästchen an der Zeile und dann habe ich halt probiert. Yeah. Und dann habe ich halt die Zahlen so leicht ins Eck geschrieben, habe dann weitergemacht und dann habe ich gemerkt, ja okay, das ist falsch. Dann habe ich die wieder gestrichen, die muss doch 1 drunter. Du hast die wieder durchgestrichen? Nein, ich habe die klein ins Eck geschrieben und dann groß dahin geschrieben. Okay, ja, bin ich auch gar kein Fan von. Ja, ich bin kein Sudoku-Profi. Man muss schon konfident wissen, dass die Zahlen da reinkommen. Ja, vielleicht beschreibe ich kurz, wie Sabrina das macht. Ja. Sabrinas Vorgehensweise, ohne sie jetzt hier zu schämen, aber ist sehr uneffizient, wie ich glaube, weil sie fängt einfach oben links an, im obersten linken Kästchen und probiert alle Möglichkeiten durch, was da reinkommen könnte. Irgendwann kommt es auch zu dem Punkt, da muss man systematisch vorgehen. Aber ich glaube, man ist vor allem am Anfang schneller, wenn man einfach mal guckt, welche Zahlen hat es denn ziemlich häufig, zum Beispiel mal die 5, und wo überschneiden die sich? Du hast ja schon gesagt, es muss irgendwie... Du guckst dir diese 9 großen Kästchen an und guckst, welche 5er-Zahlen treffen auf welches von diesen 9 Kästchen und wie kann ich dann innerhalb von dem Kästchen sagen, ob die da noch reinkommen. Natürlich guckt man nur in die Kästchen rein, wo die Zahl, nach der man sucht, schon weg ist. Und meistens ergibt sich es dann, wenn man nach einer und derselben Zahl sucht, also wenn man jetzt in dem einen Kästchen gefunden hat, okay, da kommen die 5 in die Mitte, dann guckt man in das 9er Kästchen drunter. Ah, okay, jetzt habe ich ja das von der Mitte, also hat man ja wieder Neues, das dann in dem Kästchen drunter nicht reinkommen darf. Und dann ergeben sich gleich manchmal, nicht immer, ergeben sich manchmal gleich so 2, 3 von der gleichen Zahl, die man reinfüllen kann. Und was ich dann eigentlich, das Einzige, was ich dann noch reinschreibe, ist, wenn ich eine Zahl komplett fertig habe, schreibe ich unter das Sudoku drunter die Zahl, dass ich nicht nach Zahlen suche, die eigentlich schon überall gelöst sind, weil das verschwindet auch sinnlose Zeit. Und dann kann es wirklich zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu kommen, dass man einfach systematisch durchgehen muss, weil sonst probiert man manche Sachen doppelt und dreifach. Man merkt es dann, während man sich überlegt, wie passt's, wo kann ich was reinschreiben. Und dann empfiehlt sich's vielleicht. Dann kann man vielleicht oben links anfangen. Aber ganz viele Sudokus kann man lösen, ohne irgendwie komplett wilde Lösungsstrategien anzuwenden. Und ja, ich hätte jetzt auch gesagt, einfach wild drauf losschauen, hier, wo passt die Zahl rein? Ja, da mache ich ja alles richtig. Du machst ja außer dieses Reinschreiben und Durchstreichen. Ja, das weiß ich wenn man sich nicht sicher ist. Ja, dann schreibt man einfach nichts rein. Ja, dann geht es einfach weiter. Ja, scheinbar soll das sehr, sehr dein Logikvermögen fördern. Ich glaube, okay. Ich sollte dir es wirklich nahelegen, da ab und zu mal ins Sudoku zu machen. Aber ja, ich mache doch wenig mit Logik. Ja, du bist doch nicht. Der Steuerungstechniker, das ist doch alles Logik, was du am Tag alles machst. Logik, ja. Du musst ja viel mehr Sudoku machen, dass du besser in deinem Job wirst. Ich mache viele Sudokus, ja, tatsächlich. Ja. Okay. Also wenn ich vorhabe, ein Kreuzworträtsel zu machen, dann wird davor auch ein Sudoku gemacht. Okay. So ist das Ding. Was ist dein Lieblingsrätsel in Zeitungen? Ja, Kreuzworträtsel. Kreuzworträtsel. Cool, ja. Weil das ist so schon auch nischiges Wissen zum Teil. Aber zum Teil auch Wissen, das wird nur in einem Kreuzworträtsel verlangt. Und dann das sich irgendwie anzueignen, finde ich schon interessant. Du kannst nichts damit anfangen. Das wird wirklich nur, ich weiß nicht, wie als letzte Woche oder letztes Wochenende hatten wir das Beispiel vom flugunfähigen Vogel. Da gibt es so 2, 3 Stück, die meistens auch immer nur 3 Buchstaben haben, weil man braucht oftmals Wörter mit 3 Buchstaben in Kreuzworträtsel. Und in keiner anderen Lebenssituation wird es dir was bringen, den Namen von dem flugunfähigen Vogel zu wissen. Der 3 Buchstaben hat. Der 3 Buchstaben. Es könnte der Moa sein. Das ist ein guter flugunfähiger Vogel. Der wird sehr häufig abgefragt. Oder irgendwelche Währungen. Japanische, chinesische Währungen sind sehr gefragt. Oder alte europäische Währungen, so wie Italien und so weiter. Dann auch spezielle Worte in speziellen Sprachen. Ja, bringt dir eigentlich gar nichts so. Das gesammelte Kreuzworträtselwissen bringt dir eigentlich gar nichts. Scheiße. Aber wenn du das ohne Hilfe lösen kannst, fühlst du dich schon auch wieder gut. Irgendwie. Ja, das ist mächtig. Ich glaube, ich würde das nie hinkriegen. Ein komplettes Kreuzworträtsel ohne Hilfe. Weil meistens bist du dann so, wenn das Lösungswort 7 Buchstaben hat oder 9, ist es immer gleich? Nee. Was? Hat das Lösungswort immer gleich viele Buchstaben? Nee, gell? Aber ich scheiße auch richtig aufs Lösungswort. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist nicht. Doch das, was man will. Nee, das will man überhaupt nicht. Man will alle Kästle mit Buchstaben füllen. Ja, dann hast du ja das automatisch das Lösungswort. Ja, eben. Deswegen scheiße ich aufs Lösungswort, weil das ist nur so ein Zwischenziel. Manchmal hilft dir das Lösungswort, diese einzelnen Buchstaben zu füllen und dadurch auf ein Wort zu kommen. Und es ist halt schon cool, ein Wort zu finden, dass du eigentlich denkst, weil manchmal ist es ein bisschen komisch gestellt, da denkst du, die suchen was Spezielles, aber die suchen eigentlich einen Überbegriff. Und du bist die ganze Zeit am Hirn, ja, was gibt's denn noch für Sportarten? Bla, bla, bla, bla, bla. Und eigentlich suchen die nur so einen Überbegriff für irgendwas. Und dann hilft dir vielleicht ein Buchstabe von dem Lösungswort, der zufällig sich ergibt, weil du das Lösungswort früher gelöst hast. Und dann kommst du selber da drauf, ohne nachzugucken. Und das ist halt schon ein cooles Gefühl. Ja, das glaube ich dir, ja. Ich bin eher Team Buchstabensalat. Was ist Buchstaben? Ja, das sind so wo man Wörter suchen muss. Wo man Wörter suchen muss, die vorwärts, rückwärts, diagonal, rückwärts geschrieben sind. Das macht Spaß. Stimmt, das finde ich eigentlich auch cool. Ja. Das gab es früher in der Schule viel, gell? Ja, das macht viel Spaß. Das ist mein Lieblingsrätsel. Aber das gibt's nicht in... Also wir holen meistens unsere Kreuzworträtsel aus irgendeinem Wochenblatt oder sowas. Oder irgendwas, was kostenlos verteilt wird. Mhm. Und die machen wir dann in Ordner rein. Und wenn wir dann mit dem Camper unterwegs sind, dann wird abends mal halt schnell so ein Kreuzworträtsel. Runtergerätselt. Davor das Sudoku, da ist meistens auch noch ein Sudoku dabei. Und dann, das geht meistens schnell. Und das Kreuzworträtsel, das ist dann so die eigentliche Aufgabe. Das Sudoku ist so das Warm-up fürs Kreuzworträtsel. Hat nichts damit zu tun, aber das gehört so irgendwie bei uns mit dazu. Was gibt's noch? Irgendwas gibt's noch, gell? Ja, so verrückte Sachen, aber viele Rätseltypen sind dann doch am Ende nur Kreuzworträtsel, nur in einer anderen Form, in einer anderen, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt noch irgendwas mit Zahlen. Früher hat man doch immer, hattet ihr das auch, dass man wie so Pyramiden hatte und dann musste man einfach immer so addieren und subtrahieren, ja, so, um rechnen zu lernen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Das fand ich super cool, eine Rechenpyramide. Eine Rechenpyramide, natürlich, so hieß es. Lass da hätte ich mal wieder Bock drauf, ja. Auf eine riesengroße. Auf eine riesige. Und man darf einfach nicht einen Taschenrechner verwenden. Und dann werden die Zahlen aber schon richtig groß. Das wäre cool. Stressig. Richtig stressig. Ja, sehr schön. Was sind wir denn? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Ich war ja am Wochenende, ich habe es angekündigt und ich habe ja auch gesagt, dass ich davon berichten werde. Ich habe bei der SW1 Hitparade beim großen Finale in der Schleierhalle. War schon gegangen. Es war stressig, da hinzukommen, muss ich sagen. Ah ja, warum denn das? Es war freitags. Wir haben, Bibi hat schon gesagt, ja, lass zu irgendeinem Bahnhof fahren, irgendwo in Elmersbach-Maubach und dann nur mit der Bahn fahren. dann hat man den Vorteil, wenn man zurückkommt, Bahnen fahren ja häufiger als Busse, vor allem irgendwelche Anschlussverbindungen. Das heißt, wenn der Bus nicht kommt, mit der Bahn kommt irgendwie in die Richtung und dann steigt man einfach ins Auto ein und fährt heim. Ich habe gesagt, nee, komm, das klappt schon. Ich habe hin und zurück so grob geguckt. Im Internet stand auch drin, bis wann die Hitparade geht, also die Party danach. Und das hätte auf jeden Fall gut gepasst. Dann musste man aber feststellen, also wir sind dann wirklich auch mit dem Bus hingefahren, nicht irgendwo mit dem Auto. Als wir in Backnang angekommen sind, die Bahn, die eigentlich geplant war, wo direkt im Anschluss hätte fahren sollen, fällt aus. Natürlich. Und die Bahn danach fällt natürlich auch aus. Klassiker. Und ich als Nicht-Öffi-Fahrer bin dann direkt mal überfordert. Auf einem anderen Gleis haben wir dann so eine Bahn gesehen, die war angeschrieben als Max, habe ich noch nie davor gelesen. Das ist scheinbar so was wie ein Regio-mäßige Dinge. Aber nochmal was anderes, quasi der moderne Regio oder sowas. Ja, die heißen halt so Max. Metropol-Express oder sowas, keine Ahnung. Boah, ich bin da auch komplett raus und ich sehe da auch immer in der VVS-App so Max, was ist ein Max, Alter? Also so wie ich es auch verstanden habe, haben die einfach weniger Haltestellen, fahren aber im Endeffekt die gleiche Richtung ab. Nur hatte die auch irgendein Problem. Die konnte auch nicht einfach so fahren wie üblich. Deswegen wurde mit tausendmal durchgesagt, dass die Bahn bis nach Stuttgart fährt und zwar direkt nach Stuttgart ohne Zwischenstopp. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, an sich eigentlich gar nicht schlecht, weil dann sind wir ja schneller da und dann müssen wir halt wieder eine Stelle zurück nach Cannstatt fahren. Wird schon irgendwie passen, aber die Bahn ist dann so langsam vor sich hingetuckert. Also irgendwas war auf der Strecke zwischen Backnang und Stuttgart, wo keine Bahn, kein Regio, keine Max irgendwo halten konnte. Die ist auch außen rumgefahren. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht hat. Wir waren aber dann in Stuttgart. Problem ist, du kommst dann an dem Fernbahnhof an und musst ja dann zur S-Bahn laufen. Und das ist halt dann durch die Baustelle auch gleich wieder vielleicht 10 Minuten oder locker, sowas. Ja. Dapscht da durch die Gegend mit irgendwelchen Leuten. Also es war dann auch, war viel los da. Viele hatten irgendwie das Problem. Dann sind wir zurückgefahren. Ich glaube, es war S2 oder S3, die war auch rammelvoll. Dann nach Cannstatt. Und da habe ich mich eigentlich dann auch schon wieder drauf gefreut, weil eine alternative Route wäre gewesen, irgendwie mit der U-Bahn und mit dem Bus zu fahren. Aber ich habe gedacht, in Cannstatt kenne ich mich ja seit unserem VfB-Event ja, aus. Ich aus, da weiß ich, wo du bist. Und dann weiß ich, wo ich bin und ich weiß auch, wo die guten Locations sind, um nochmal ein Bier zu schnappen. Und dann hatte ich richtig Bock auf dem Handyladen und habe mir einfach beim Handyladen eine Dose Despo geholt. Für 2 Euro. Für 2 Euro und ich bin aufs Klo gegangen. Ah, perfekt. Ja, habe ich mich dann doch wieder ein bisschen gefreut. Blöderweise war da dann schon 19 Uhr, das heißt, ab da haben sie dann live von der Schleierhalle gesendet und wir waren aber noch am Bahnhof und mussten den ganzen Weg rüberlaufen und eigentlich auch noch eine Kleinigkeit essen. Deswegen habe ich dann auf dem Handy einfach schnell den Livestream angemacht mit Video. Auf dem Weg haben wir uns bei dem Bäcker, beim Netto, da noch was geholt, dass wir nicht verhungern. Und dann sind wir da rübergelaufen und haben es dann auch tatsächlich, ich glaube, es waren dann 10 oder 15 Minuten Verspätung. Ich glaube, war dann Platz 8 oder sowas, der dann gerade lief. Sind wir dann in die Schleierhalle eingetrudelt, dann auch direkt was zu essen geholt und dann erstmal von oben so reingespickelt, wie es denn da aussieht. Und was mich als allererstes verblüfft hat, war, dass die Bühne auf die breite Seite der Halle aufgebaut war. Ey, und das hatte ich noch nie. Das ist komisch, nee, das ist auch nicht schleierhallentypisch. Das ist gar nicht schleierhallentypisch, aber eigentlich hat es mir ganz gut gefallen, weil dann alles irgendwie so ein bisschen in die Breite gezogen war und die haben sich auch, was das Bühnenbild angeht, Mühe gegeben und vor allem, was die Licht angeht, haben sich Mühe gegeben. Also ich weiß nicht, ob du es auf den Bildern gesehen hast, die hatten hinter der Bühne solche runden Leinwände, wo drumherum auch wieder Lichter waren, 3 Stück vorne und dann rechts und links eine normale eckige Leinwand, wo man dann immer das Live-Bild gesehen hat, das man auch zu Hause auf dem Stream gucken konnte. Und dann waren an der Decke auch noch Traversen in runden Formen, wo auch ganz viele solche Moving Heads, also so Lichter, wo Lichtkegel erzeugen in allen Farben und Formen und dann halt wild rumwirbeln, hat man dann auch noch gesehen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also im Endeffekt lassen ja dann bei der Top 10 die Lieder laufen und zeigen dann ab und zu, also gerade auf diesen runden Leinwänden haben sie immer zwischen den Musikvideos zu den Liedern und irgendwelchen Live-Aufnahmen vor Ort von irgendwelchen Fans, die so ein bisschen abgehen, ein bisschen mittanzen und mitsingen, haben sie so hin und her geblendet. Und es war dann so die Atmosphäre, bis es halt dann zu spannenden Top 3 kam. Ja. Ja, wo dann die Leute dann auch schon so ein bisschen hibbelig wurden. Echt? Ist das so? Ich hab das wäre eine klare Nummer mittlerweile. Nee, war gar nicht klar. Also ich habe sehr, gerade es ist ein bisschen schade ist ja, wenn die den Platz 2 ansagen, weiß man automatisch, was Platz 1 ist. Mhm. Deswegen gibt es in dem Moment, wo es den zweiten Platz dann veröffentlichen, gibt es dann Leute, die sich mehr oder weniger freuen. Also manchen Leuten ging das sehr nahe, was Platz 1 und 2 ist. Für mich war es jetzt interessant, aber ich hatte keine starken Gefühle, was das angeht. Ja, wie ich schon prophezeit habe, war Queen Platz 1. Und das Lied dann in der Schleierhalle auf einer lauten Anlage mit einer Lichtershow und diesen Videos und so zu sehen, habe ich mir gedacht, für so ein Event, so wie es ja eigentlich geplant ist, dass das Finale da so in diesem Setting stattfindet, finde ich, ist Bohemian Rhapsody auch viel geeigneter, weil es einen geileren Spannungsbogen insgesamt hat, so, weil es ja ganz ruhig anfängt mit den ganzen Leuten, die singen und irgendwann kommen dann Instrumente dazu und ein Solo und keine Ahnung. Also es eskaliert halt komplett und zum Schluss wird es dann auch wieder ganz ruhig und die Leute sind dann auch nach dem Lied sehr ja, irgendwie erleichtert. Zufrieden, genau. Ja. Das ist das richtige Wort. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist verdientermaßen die Nummer 1. Aber ich würde mir persönlich als Freund der Hitparade wünschen, dass da auch mal was anderes gewinnt. Mhm. Sorry, irgendwie. Das verliert seinen Charme. Ja, was cool war, dass Apache mit seinem Komet-Lied mit Udo Lindenberg hat es auf Platz 5 geschafft und ist ja im Endeffekt für die Hitparade Neueinsteiger. Ja. Und da haben sie auf jeden Fall was erreicht, würde ich sagen. Ja, stark. Ich glaube zwar nicht, dass es dann im Jahr drauf nochmal höher platziert wird, aber das ist, glaube ich, für das Ding ein sehr hoher Verdienst, irgendwie einzusteigen und auf Platz 5 zu landen. Das ist schon richtig hoch. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Eigentlich gibt es ja die gesetzten Lieder da vorne, ne? Ja, das ist ein bisschen schade. Danach war noch, nach Platz 1, es war dann so um 9 herum, haben sie einem schon 3 Überraschungen, Überraschungsgäste, Überraschungs-Show-Acts versprochen und der allererste Show-Act war der Peter Schilling. Kennst du Peter Schilling? Sagt mir was, Sagt dir was. Oh, was singt der? Ich glaube, ganz vielen Leuten sagt es auch genau nur, wenn dann nur bei einem Lied was und das ist Major Tom. Aha. Also es ist, ich habe es auch gar nicht gecheckt, ob das die Band Peter Schilling heißt, der Typ Peter Schilling heißt. Die haben dann als Peter Schilling angekündigt. Die hatten coole Videos vorbereitet oben auf diesen runden Leinwänden. Mhm. Und die hatten auch einen relativ modernen Sound, weil er auf seine Stimme, ich weiß nicht, ob es altersbedingt war, weil er die Töne immer so trifft, aber gerade in den Refrains hatten sie so viel Autotune oder elektronische Synthesizer-Stimmen drauf, die dann durch den Keyboard verzerrt wurden oder halt hingepitcht wurden, dass die in der richtigen Tonlage sind. Das war eigentlich ganz cool. Der hat dann so 4, 5 Lieder gespielt. Ich kannte tatsächlich noch ein zweites Lied von Peter Schilling. Das heißt Terra Titanic. Ist ein gutes Lied, kann man sich mal anhören. Aber ansonsten war das so, im Endeffekt hast du gewusst, wenn der jetzt Major Tom spielt, dann ist die Luft raus, so irgendwie. Ja. Aber der Track kam tatsächlich schon sehr gut. Ja, natürlich. Das ist ein All-Time-Classic und ein Banger. Ich Was waren die anderen zwei Live-Acts? Die anderen zwei Acts waren auf jeden Fall noch die SWR1-Band. Das ist vergleichbar mit, was man bei uns so kennt, mit der Nightlife-Band. Also Lieder, die jeder kennt, sehr gut gecovert von einer Band, die halt auch Bläser hat und so, dass die halt einen möglichst vollen Sound haben. Wobei ich da manchmal ein bisschen das Gefühl hatte, dass die nicht so viel geprobt haben. Ich glaube, die sind an sich gut, aber vielleicht hätten sie noch 1, 2 Proben mehr machen müssen, um die Lieder so wirklich richtig geil zu performen. Okay. Also ein paar Mal hast du gemerkt, so gerade die Sänger, wenn die halt ihren Einsatz verpassen oder nicht wissen, wie jetzt das Lied gedacht ist, ja, okay. Bisschen schwierig. Das kam dann schon bei ein paar Liedern vor. Also so, oh, wenn es jetzt einmal passiert, dann ist das halt so, ist halt Live-Performance ist halt schwierig. Aber es kam so häufig vor, dass man gemerkt hat, ja, war noch viel Luft nach oben. Und der dritte, also es hat sich, die haben sich dann abgewechselt, die kamen später dann nochmal. Und der dritte Überraschung war der Sänger von Schweißfuß. Was sehr Schwäbisches. Das sind auch tatsächlich Lieder, ich glaube Top 50 oder sowas, sind ein, zwei Lieder von denen in der Hitparade drin. Aber auch schwierig, glaube ich, zu hören, wenn man nicht da nicht so drin ist irgendwie. Also die haben so ein paar Lieder, wo man kennt, wo es im Englischen gibt, sowas wie Rebel Yell von Billy Idol. Kennst du das? Mm-mm. In a rebel, yeah, she works in a ach so, ja, ja, jetzt, ja, klar. Das Rebel, yeah, aber halt mit einem schwäbischen Text, ja, okay, verpackt so. Ah, ja. Funktioniert eigentlich ganz cool, aber wenn du halt das jetzt nicht so kennst, weiß nicht, würde ich jetzt nicht drauf ausrasten oder sowas. Aber die waren auf jeden Fall musikalisch sehr gut, das hat mir sehr schön gefallen. Und dann kam wieder Nightlife Band, dann kam noch irgendeine Sängerin, die mit dem Piano gespielt hat, so eine rauchige Stimme, auch, glaube ich, irgendjemand Internationales, den sie da, ich weiß gar nicht, wieso sie das nicht als Viertelüberraschung oder sowas, mhm. Die ist dann einfach irgendwann mit dem Piano so auf die Bühne drauf gefahren worden. Keine Ahnung, also während eigentlich die SWR1-Band gespielt hat, dann einfach nochmal so mit auf die Bühne drauf und dann hat die da so ein paar Lieder gesungen. Da mussten wir aber leider schon gehen, weil wir gedacht haben, wenn wir uns auf die letzte Bahn verlassen, dann sind wir verlassen. Und kommen halt nicht nach Hause. Deswegen haben wir die vorletzte Bahn genommen, um klar, wirklich safe zu sein. Das ist deutsch. Das ist deutsch, ja. Also wäre auch, ich hätte mir das auch gern bis zum Ende angehört, aber im Endeffekt hätte es mich auch aufgeregt, 3 Stunden lang auf irgendeinem Bahnhof zu warten. Deswegen war das schon okay. Also ich kann es jedem mal empfehlen, da vorbeizugucken. Ich glaube, es steht und fällt auch ein bisschen mit dem, was danach kommt, was geboten wird. So wie es jetzt war, war es okay. Ich glaube, ein paar Jahre davor waren irgendwelche, war Dr. Alban da, das ist so von den 90ern, der hat eigentlich auch nur so One-Hit-Wonder-mäßig eine, aber halt so, keine Ahnung, irgendwie pumpen in Beats, da kann ich glaube immer drauf abgehen, ich glaube, das ist dann auch ganz geil. Also scheinbar, jedes Jahr kommen da einfach wahllos irgendwelche Leute. Ja, okay, geil. Und niemand weiß, was einen erwartet, von dem her auch irgendwie spannend. Ja. Meinst du, wir sollten da nächstes Jahr zu Mert hingehen? Kann man sich mal überlegen, ja. Okay, gut. Aber ich weiß gar nicht, die haben an dem Abend auch direkt die Tickets fürs nächste Jahr verkauft. Höhe. Also scheinbar sehr begehrt. Vor allem, ich glaube, es ging hauptsächlich um die Sitzplätze, die dann weg sind. Was halt komisch ist, weil mit einem Sitzplatzticket kannst du nicht nach unten gehen. Und unten ist so gestaltet, dass dann da auch direkt eine Bar ist. Also du musst eigentlich nur, um aufs Klo zu gehen, den unteren Bereich verlassen. Aber wir konnten mit unseren Tickets, das wurde nicht kontrolliert, einfach auf irgendwelche freien Plätze sitzen. Und wir saßen dann kurz mal eine halbe Stunde, um uns ein paar Lieder entspannt im Sitzen anzuhören. Und es war gar kein Problem. Also sehr gut. Bisschen dumm eigentlich, wenn man sich Sitzplatztickets holt. Ja, ist Quatsch. Eine abschließende Frage hätte ich dann noch. Mhm. Wie war der Altersschnitt? Sehr durchmischt. Also ich würde vielleicht sogar so auf Mitte 30 oder sowas schätzen. Echt jetzt? Mhm, es waren aus. Ja, gut, ich war halt nicht. Also der Bereich zwischen Mischer und Bühne, da bist du nicht vorgekommen. Da waren einfach zu viele Leute. Mhm. Ich glaube, da hättest du echt schon früh da sein müssen, um dir da das irgendwie so zu sichern und dann nicht irgendwie Päp im Weg rumzustehen. Ja, war so alles dabei. Vielleicht Mitte 30 oder 40 so. Aber okay, so super alte Leute hast du eigentlich auch nicht gesehen. Von dem her passt das, glaube ich, schon so. Also aber auch nur grob geschätzt. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Ja, dann bist du ja voll im Schnitt. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Im Schnitt. Kann ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre hingehen, bevor es auffällig so wird. Gut. Ja, Bubi, hast du noch was? Nee, ich wollte noch schon sagen, ich müsste aufs Klo. Ja, ich muss langsam auch aufs Klo. Ja. Heute alles ein bisschen anders. Zumindest fühlt es sich anders an. Ja, war trotzdem schön, dass es geklappt hat. Auch wieder länger, wie wir eigentlich, wir haben gesagt, wir machen ein ganz kurzes Ding, das einfach fertig ist. Was haben wir heute? Wir sind jetzt wieder bei 53 Minuten. Fuck. Also lohnt es sich für die Leute, das Ding anzuhören. Wie schon gesagt, nächste Woche gibt es leider nichts. Ja. Oh, es ist Derby am Sonntag. Derby. Derby, komm vorbei. Kommt vorbei nach Steinbach, 12.45 Uhr. Steinbach ist wieder offen, die Baustelle ist beendet. Man kommt wieder durch. Ah, okay. Ja, Leute, kommt vorbei, es wird ein riesen Showdown. Ja, feuert ja, die Oberbrüdner Jungs an, so, damit die auch mit unter ihrem neuen Trainer schön was reißen. Gibt ja den Trainereffekt. Ja? Ja, wenn du einen neuen Trainer hast, gewinnst du das erste Spiel. Mm. Mal schauen, ob das Wahrheit behaltet. Okay, da sind wir mal gespannt. Erfahrt ihr frühestens in 2 Wochen. Ja, ich wollte gerade sagen, selber dabei seid. Erzähl's nicht nächste Woche. So. Sehr schön. Gut, Freunde, Patrick, ich bin raus. Ich bin auch raus. Genießt die Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns, wenn es soweit ist. Bis dann, ciao. Tschö.